Einen wunderschönen guten Abend, Mittwoch, der 23. November, 19 Uhr auf LoRa 92.4 und auf DAB Plus und im Internet zu hören. Kulturimpuls Grundeinkommen. Heute Abend im Studio der Jürgen Greiner. Die Sabine Heißner. Und der Jochen Balzer ist auch schon dabei. Hallo. Genau, über Telefon. Jochen. Ja, hallo. Juhu, da ist er. Grüße dich. Und in der Technik, wie üblich, unser Felix Jakowitz. Unser heutiges Thema ist Finanzierung des Grundeinkommens. Da wollte uns eigentlich jetzt der Jochen unterstützen. Ja gut, ich spreche rein. Ich hatte jetzt nur das Problem, dass passt. Ich im Radio immer alles mit Zeitverzögerung hörte. Ah, so, ja, gut zu wissen. Jetzt bleibe ich am Telefon. Genau, da hörst du uns nämlich. Ja, eigentlich hatten wir ja gedacht, müssten wir etwas zu dem Aufstieg von Herrn Trump sagen. Aber jetzt, also man kann, es sind ganz offensichtliche Verbindungslinien da zwischen diesem Aufstieg und unserem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Man könnte kurz sagen, mit bedingungslosem Grundeinkommen wäre das nicht passiert, weil eben, ich würde sagen, im Groben gibt es zwei Faktoren im Hintergrund seines Erfolgs. Das eine ist die außerordentlich betrübliche Tatsache, dass Millionen von evangelikalen Christen und bürgerlichen Republikanern weiterhin diesem Herrn ihre Stimme gegeben haben, so unanständig und notorisch lügenhaft seinen Weg sich zeigte. Aber das andere ist eben, dass zu viele Arbeiterinnen und Arbeiter aus dem Rust Belt, aus Michigan, aus Pennsylvania rübergegangen sind, seinen Versprechungen geglaubt haben, dass er die Stahlwerke wieder hinstellt und die Zechen wieder aufmacht, wie er das versprochen hatte. Also wieder für Einkommen sorgt in der alten klassischen Form, klar. Ja. Und halt das Blaue vom Himmel herunter versprach, er wird das nicht einhalten können. Er wird dann vermutlich die Bevölkerung mit Massendeportationen oder Ähnlichem ablenken. Aber da gibt es eben diese Verbindungslinie, dass wir einfach in einer Zeit enormer wirtschaftlicher Umbrüche leben und dass ein bedingungsloses Grundeinkommen hilfreich wäre, damit Menschen, die davon betroffen sind, nicht in den Wahnsinn getrieben werden, weil sie nicht wissen, wovon sie und ihre Familie, wie sie den Lebensunterhalt zusammenbekommen sollen auf eine würdige Art. Und dann kann es passieren, dass sie eben auf solche Kandidaten setzen. Ja, das Ergebnis der Wahl ist natürlich schon was Erschreckendes. Und dadurch, dass es überall diskutiert wird, bekommt natürlich auch jetzt Donald Trump jetzt sehr viel Aufmerksamkeit, vielleicht auch ein bisschen mehr, als seinem Ego gut tut. Ja. Und von der Seite her, wäre es zwar naheliegend gewesen, sich mit dem auseinanderzusetzen, aber ich denke mal, das wird sicherlich noch passieren. Klar, und wir dachten uns dann, wir wollten einfach nicht. Wir dachten uns, jetzt heute wollen wir uns mit der Zukunft beschäftigen und nicht mit diesem Gespensterkabinett der Vergangenheit. Weil das, was mit Trump jetzt hervortritt, sind erstmal herausragende Vergangenheitspositionen. Und vor allem, wir haben ja auch im Moment noch viel Potenzial für Mutmaßungen, für Kaffeesatzlesen. Manche Dinge zeigen sich schon. Und es wird eigentlich fast noch spannender, das in einigen Monaten anzuschauen, wenn sich das so ein bisschen herauskristallisiert, wohin geht's, wie sieht sein Gruselkabinett denn wirklich aus und dann auch mal wirklich eine Analyse und Parallelität zu setzen, weil ja auch noch sehr viele Wahlen in unserem Umfeld nächstes Jahr anstehen. Ob das jetzt Frankreich sein wird oder unsere eigene Bundestagswahl. Und ich glaube, das Thema Populismus und Rechtsruck, das wird uns in dem Zusammenhang sicherlich noch mal beschäftigen. Ja, also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden auch den Weg dieses Herrn weiter verfolgen. Aber eben heute, wir lassen uns nicht beirren, arbeiten an Zukunftsfragen und deswegen das Thema Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens. Ja, danke für das Stichwort. Und wie soll das eigentlich finanziert werden? Oder das ist doch gar nicht finanzierbar. Das sind so die häufigsten Fragen, denen man in Gesprächen zum bedingungslosen Grundeinkommen begegnet. sei es auf dem Korso, sei es unter unseren Freunden, sei es unter Arbeitskollegen. Und ja, es fehlt doch heute schon an vielen Stellen Geld für wichtige Themen in unserer Gesellschaft. Wie kann man denn da ein noch viel größeres Ansinnen umsetzen, wie zum Beispiel unser bedingungsloses Grundeinkommen? Das haben wir so ein bisschen aufgeteilt in Finanzierbarkeit, Grundkonzepte der Finanzierung und Quintessenz der Finanzierung. Danach hören Sie dann wieder unsere ganz normalen Termine. Ich darf Ihnen unsere erste Musik ansagen. Das ist die Gruppe The Bourgeois, Perverting the American Dream. Ja, wie ist denn ein Grundeinkommen finanzierbar? Das frage ich jetzt mal den Jochen und den Jürgen. Magst du anfangen, Jochen? Ja, dann würde ich sagen, na, also diese Frage geht mir schon etwas auf den Geist, weil zunächst mal wäre ja die Frage zu stellen, kriegen wir das hin? Ist das leistbar? Also die eigentliche Frage müsste sein, haben wir genug Güter und Dienstleistungen in unserem Land, dass wir für alle ein solches Grundniveau der Versorgung ermöglichen könnten? Also stellen wir genügend her, sodass alle eigentlich genügend bekommen können? Ja, weil Wirtschaften hat immer was mit Tatsachen zu tun. Das ist der Bereich unseres Austauschs mit der Naturgrundlage eigentlich. Wirtschaften hat nicht in erster Linie mit Akrobatik in den Höhen von irgendwelchen Finanzvorgängen zu tun. Das sind abgeleitete Vorgänge. Und ich glaube, da kann man einfach mal aufzeigen auch, dass wir ein Bruttoinlandsprodukt haben, das liegt bei 2,2, 2,5. Nein, 3. Drei Billionen inzwischen. Drei Billionen. Okay, ich bin jetzt mal vorsichtig gewesen. Also ja. Billionen Euro in Deutschland und gut, ein Außenhandelsüberschuss könnte man vielleicht davon abziehen, weil letztendlich produzieren wir da noch für andere mit. 237 Milliarden. Ja, das sind ungefähr 10% davon. Und wenn man jetzt mal sagt, jeder Bürger in Deutschland von der Wiege bis zur Bahre bekommt 1.000 Euro im Monat, dann bei 80 Millionen Bürgern in Deutschland, nur so Hausnummern Größenordnung gerechnet, dann sprechen wir hier von 1 Billion. Ja. Also 3:1. Jetzt mal einfach nur von dem, was wir zum Verteilen haben und was wir für benötigen würden für ein Grundeinkommen. Ja. Und sag mal, das ist ja auch der Augenschein, dass man einfach sieht, ja, das Produktivpotenzial in diesem Land ist groß genug. Ich denke, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, dann heißt das, dass ein Teil der Bevölkerung mehr Mittel zur Verfügung hat, in meinen Augen berechtigterweise für seine Grundbedürfnisse mehr Mittel zur Verfügung hat als jetzt. Diese Verschiebung in der Nachfrage wird dann natürlich auch zu einer gewissen Verschiebung im Angebot führen, denke ich. Mhm. Aber das kriegen wir hin. Also von der Sache her steht da nichts dagegen. Dazu kommt dann, dass die ungefähr 6 Millionen offiziellen, entweder Arbeitslosen oder Unterbeschäftigten, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, dann hätten sie eine Basis, mit der sie kalkulieren können, bräuchten sich nicht ständig ums Jobcenter kümmern oder ähnliches, könnten sich mal überlegen, was sie mit ihrer Zeit produktiv auch machen können. Das heißt, die faktische gesamtwirtschaftliche Leistung kann dadurch durchaus steigen. Mhm. Also insgesamt kann man sagen, ja, wir können das schon hinkriegen. Also haben wir eigentlich nicht ein Thema von dem, ob wir das hätten, also ob wir es uns leisten könnten, jetzt mal gesellschaftlich gesehen, sondern wir haben eigentlich eine Frage, wie heute unsere Einkünfte, wie heute unsere Erträge, unsere Wirtschaft in unserer Gesellschaft verteilt werden. Also haben wir eigentlich eine Frage der Verteilung. Das ist also eine ganz andere Frage. Des Wollens auch. Ja, ob wir das wollen. Dass jeder das zum Leben grundlegend Nötige hat. Genau. Also können, tun wir es. Es ist also die Frage, wollen wir das auch? Wollen wir wirklich, dass jeder in unserer Mitte, in unserem Leben, in unserem Umfeld auskömmlich leben kann? Oder wollen wir auch in einer Gesellschaft leben, eher bei denen wir, wenn wir die Straße entlang wandeln, dann Armen, Kranken, Bettelnden, Elend begegnen? Muss das denn dann wirklich sein? Das ist wirklich die Frage, die wir uns stellen wollen und denen wir uns stellen sollten an der Stelle. Das ist eigentlich die grundsätzliche Frage, weil der Wohlstand ist in Deutschland, was ich heute im Radio gehört habe, hat Frau Merkel gesagt gehabt, ist so gut wie noch nie. Ja, im Mittel. Und es geht halt das Thema mehr auseinander, dass wir Leute haben, denen es wirklich sehr gut geht. Und die Zahl derjenigen, denen es schlechter geht, denen es weniger gut geht, die nimmt eben eher zu. Die nimmt definitiv zu. Und den Menschen geht es immer schwieriger. Und dann braucht man sich nicht wundern, warum dann solche Dinge wie Rechtspopulismus entsteht. Das war ja bezeichnend, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich dann für Trump engagiert haben, in Ohio zum Beispiel, da war das typische Bild, dass sie Zahnlücken hatten. Ne? Weil einfach dieses amerikanische System es ihnen nicht ermöglicht, das Gebiss in Schuss halten zu lassen. Ja. Sie haben einfach das Geld nicht dafür. Ne? Das wurde dann auch bemerkt. Ne? Und ich denke, da ist halt ein eminentes moralisches Problem, weil diese Art von Auseinanderfallen, dass eben Sektoren der Bevölkerung ins Elend kommen, das hat ja was, ist die Kehrseite eines technischen Fortschritts, von dem die anderen profitieren. Und warum soll ein Teil der Bevölkerung dafür in derartig grausamer Art die Zeche zahlen? Das ist also ein eminentes moralisches Problem, was wir jetzt schon haben. Wenn wir sagen müssen, ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen, wir können das machen. Bisher wollen wir es nur nicht. Und da ist einfach die Frage, wollen wir nicht allen Menschen eine Grundlage für ein würdiges Leben, das notwendig für das würdige Leben geben? Und Zahnzerfall wirkt für mich nicht sehr würdig. Grausam. Denn da ist ja eigentlich grausam, ja. Und das ist einfach eine große Schwierigkeit, die da entsteht. Naja, da ist ja die Frage der Gesundheit dann auch. Wenn du das mit dem Zahn jetzt sagst, da kommt mir sofort das Bild des ganzheitlichen Menschen, der ist dann einfach nicht mehr gegeben. Und dann passieren eigentlich auch viel zu viele negative Folgen. Ich möchte jetzt ganz gerne die nächste Musik ankündigen. Und zwar ist das dann Lilly Wolf und ihr Titel ist Violence. Just had a moment. I saw my love turn red. Now I don't Ich hatte vorhin gesagt, wir werden uns auch um die Grundkonzepte der Finanzierung unterhalten. Und ich stelle jetzt nochmal dem Jochen Balzer und dem Jürgen Greiner eine Frage. Wie könnte man denn ein Grundeinkommen konkret finanzieren? Ja, ich würde vielleicht einfach mal sagen, wenn wir mit dem Thema auseinandersetzen, die Konkretisierung von einem Grundeinkommen, also wie könnte man es konkret umsetzen, wie könnte man es konkret gestalten, da gibt es natürlich mehrere Themenfacetten. Es gibt zum einen mal das, wie beschafft man quasi, wie schöpft man das, die finanziellen Mittel, um sie dann auszahlen zu können. Es ist natürlich die Frage, wie gestalte ich eine Auszahlung? Wie gibt es Staffelungen, gibt es Differenzierungen oder gebe ich jedem Bürger das Gleiche? Und dann habe ich natürlich auch nochmal bei der Konkretisierung vielleicht den Fragenkatalog oder Themenbereich, wie kann ich denn eigentlich so was einführen? Denn wie wir vielleicht auch heute sehen werden und erkennen werden, vielleicht ist es auch sinnvoll und ratsam, es gleitend hineingehen zu lassen in der Gesellschaft und nicht ad hoc Entscheide umzulegen. Das mal so als Vorbemerkung. Und dann ist das andere Thema, das vielleicht man auch betrachten sollte, dass bei einer Finanzierung, bei der Erhebung es vielleicht so gestaltet ist, dass man Kreislaufprinzipien auch dabei berücksichtigt. Das heißt, dass man es an einer Stelle erhebt und dann an eine Stelle hingibt und dass dann von dort, wo man es hingibt, es wieder zurückfließt an die Stelle, wo man es erhoben hat. Dann hat man fließende Kreisläufe. Das kennen wir ja vom Regen oder von Wasserkreisläufen bei uns auf der Erde genauso. Und durch diese Kreisläufe entstehen auch fruchtbare Verhältnisse. Was vielleicht als letzte Bemerkung noch, letzte Bemerkung wäre, dass wir grundsätzlich mal hier anschauen, dass wir hier keine Verrechnung von Einkommensarten hier vorsehen, also im Sinne von, dass wir sagen, ja gut, denen brauchen wir es nicht auszahlen, weil die haben ja genügend Geld und denen zahlen wir es aus, weil die brauchen es und so weiter, sondern dass unsere Vorstellung wäre, dass alle das vollständig ausgezahlt bekommen. Bitte. Ja gut, das war das, was ich jetzt sagen wollte. Also dass das eben auch nochmal eine Grundentscheidung ist, die wir jetzt mal hier treffen, weil wir der Ansicht sind, dass es sinnvoll ist, dass das bedingungslose Grundeinkommen für alle erfahrbar ist. Ja. Weil sonst die besser gestellten Schichten gar nicht merken, dass sie eins kriegen. Ja, und dann sehen sie sich wieder nur als Steuerschuld oder genau, dann sehen sie sich nur als diejenigen, die das Ganze wieder alles zahlen müssen. Und wenn sie was bräuchten, dann bekommen sie ja wieder nichts. Und das ist natürlich eine starke Wahrnehmungsthematik, die da mit im Raum spielt. Deswegen erscheint uns dieser Punkt sehr wichtig zu sein, ja. Ja, und jetzt sagen wir mal, gibt es eigentlich fünfmal wesentliche Grundelemente, wie man die Einnahmen für ein Grundeinkommen erheben könnte. Das erste würde ich mal nennen die Einkommenssteuer. Das heißt, dass man entsprechend einfach die Einkommenssteuertarife so umgestaltet, dass letztendlich die 1 Billion eingenommen werden, um dann auch wieder dann eben gleichmäßig an jeden Bürger auszuzahlen. Das ist die Variante, die sich sicherlich gut und leicht und relativ unkompliziert rechnen und simulieren lässt, unter der Annahme, dass natürlich die Arbeit gleich bleibt. Wenn du dich dazufügen magst, gerne, Jochen, dann ja, komm einfach jederzeit mit deinen Sichtweisen dazu. Der Gerhard Kastel hat ja im Grunde in unserer Initiative da mal so ein Modell ausgerechnet, was dann aber eben letztlich auf so eine negative Einkommenssteuer herauslief. Das hat er auch so bezeichnet, was ja wieder dann hieß, dass eben im Grunde das gegen die Steuer verrechnet wird. Aber, und sag mal, das schwierig, ganz sicher ist es so, dass diese Einkommenssteuer sich auf alle Einkommensarten beziehen muss, also nicht nur auf die Löhne der abhängig Beschäftigten, sondern auf alle. Also Mieteinkünfte, Zinseinnahmen, was haben wir sonst noch? Freiberufler. Ja, klar. Körperschaftssteuer im Grunde auch, ist auch im Grunde eine Einkommensteuer. Gut, die ist natürlich für juristische Personen, also für Firmen und so weiter. Genau. Ich denke, wir schauen jetzt einfach mal die Vor- und Nachteile. Dann kann man sagen, ich finde es von der Geste her naheliegend, dass man sagt, gut, ich habe ein bestimmtes Einkommen erzielt und ich gebe einen bestimmten Teil an die Gemeinschaft, die mir in vieler, vieler Hinsicht ermöglicht hat, dass ich überhaupt so tätig werden konnte. Und dass man das dann nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuersubjekte staffelt, dass die mehr Einnahmen haben, auch mehr beitragen, finde ich fair. Also insofern würde ich auf dieses Element nicht verzichten wollen. Also das starke Element, was eine Einkommensteuer hat, ist, dass sie eine Progression drin hat. Das heißt, der Mehrverdiener zahlt nicht nur mehr Steuern über das, dass er mehr Einkommen hat, beim selben Prozentsatz, sondern der Prozentsatz steigt mit dem Einkommen. Also der muss doppelt mehr bezahlen, so gesehen. Und da finde ich deine Argumente dann durchaus auch interessant. Was man im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen eben auch sehen sollte, ist, beim Grundeinkommen und vor allem unserer sich ändernden Gesellschaft haben wir die Situation, dass letztendlich wir eine Entkoppelung von Arbeit und Einkommen etwas zunehmend haben, weil vielleicht die Erwerbsarbeit vielleicht in der Form nicht mehr nachgefragt wird in der heutigen, die industrielle Arbeit. Und wenn man das natürlich auch sieht, dann sollte man auch verstehen oder auch berücksichtigen, dass natürlich das für eine Finanzierung eines Grundeinkommens dann auch ein gewisses Risikospiel ist. Denn wenn man es den Menschen freistellt, ob sie einer Erwerbsarbeit weiterhin nachgehen, einer Erwerbstätigkeit, einer einkommensorientierten Beschäftigung, auch in selbstständiger Form, dann und es einige Leute gibt, die sich entscheiden, das nicht mehr zu machen, dann würden natürlich Einkommen oder für die Finanzierung Finanzmittel entfallen. Und das ist ja durchaus etwas, was man will, den Menschen die Freiheit geben, zu entscheiden, wie sie mit ihrem Leben umgehen. Klar, also ich denke, deswegen würde ich auch nie das bedingungslose Grundeinkommen nur auf eine Besteuerung der Einkommen stellen. Ich denke, dass ein gewisser Effekt, und das gilt auch, vielleicht erwähne ich das noch kurz, das Thema Vermögensteuer. Vermögensteuer ist einerseits schwierig, wo ansetzen, wo nachberechnen, sind volkswirtschaftlich sinnvoll, da doktern ja auch einige herum. Insgesamt würde halt eine Steuer auf Einkommen wie auch auf Vermögen sagen wir mal, nivellierend wirken. Und das angesichts der Tendenz, dass das in unserer Gesellschaft und in anderen Gesellschaften auch so stark auseinanderdriftet, fände ich diesen nivellierenden Effekt erfreulich. Ne? Also ich würde sagen, ja. Das schadet nicht. Ja. Vielleicht kommt das auch durch ein Grundeinkommen stärker das Nivellieren in Raum. Und was man auch zu berücksichtigen hätte, ist, dass natürlich auch Vermögen, kann man die Erbschaften genauso dazu sehen, dass es zum Teil ja auch ruhende Finanzmittel sind, die, wenn man die in Kreislauf bringt, dass die auch die Wirkung hätten, dass letztendlich zusätzliches Geld in den Kreislauf kommt und damit natürlich auch eine Inflation einhergehen kann. Wenn man dann stark eine Finanzierung, also wenn man letztendlich eine hundertprozentige Finanzierung mit dem einen oder anderen Modell durchführen würde. Das sind ja so ein bisschen die Betrachtungen, die wir jetzt mal so in der Abstraktion jetzt mal anstellen. Ja, ja. Wobei ich eben denke, ein Stück weit, dass dann auch wieder Geld oder Geldmittel, Finanzmittel in den Kreislauf, realwirtschaftlichen Kreislauf dadurch kommen, fände ich auch kein Übel. Fände ich. Ja, vielleicht zum bestimmten Anteil dann auch gewissermaßen. Ich glaube aber, wenn wir jetzt auf die Uhr blicken, dann gehen wir erstmal in die Musik hinein und schauen uns danach weiteren Themen an. Sie können sich jetzt noch ein bisschen erholen mit This Public Life und Sie spielen Smile. Wir werden jetzt noch weiteres hören zu unterschiedlichen Steuern. Ja, also grundsätzlich mal gibt es eigentlich 5 Grundfinanzierungssäulen, mit denen man ein Grundeinkommen finanzieren könnte. Betrachtet haben wir jetzt gerade schon Einkommenssteuer, die Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer. Weitere wären eben die Umsatzsteuer oder Konsumsteuer. Und dass man eben eine rohstofforientierte Finanzierung machen würde. Ich glaube, wir könnten mal das Thema Rohstoffe für hier die Diskussion einfach kurz betrachten zuerst mal. Das heißt letztendlich, dass man den Boden ausbeuten würde, die Erde ausbeuten würde und daraus einen Beitrag für ein Grundeinkommen schaffen würde. Haben wir denn überhaupt Rohstoffe in Deutschland? Zu wenige nennenswert. Nee, also nicht auf keinen Fall in der Größenordnung von 1 Billion Euro. Das auf keinen Fall. Aber wir kennen solche Modelle ja zum Beispiel aus Saudi-Arabien oder Alaska. Alaska gibt es ein Grundeinkommen, aber es ist auch ein kläglicher kleiner Betrag, den die Bürger bekommen, aber die bekommen es immerhin jedes Jahr. Oder zum Beispiel den Zukunftsfonds in Norwegen. Aber es heißt letztendlich wirklich, dass es nicht nachhaltig ist, denn irgendwann, wenn die Ressourcen verbraucht sind, und im Wesentlichen ist die heutige Finanzierung von solchen Dingen immer auf Öl basierend, Erdöl basierend, ja. Klar, das ist bei allen drei genannten Beispielen, glaube ich. Und außerdem wollen wir jetzt Ressourcen sparen und weniger Öl verbrennen. Ja. Stichwort Klima, ja. Soll nicht noch wärmer werden. Also das dürfte ziemlich für Deutschland ausscheiden als Grundprinzip. Na, dann haben wir jetzt noch die Konsumsteuer. Und vielleicht ein Aspekt, den man sehen könnte bei der Konsumsteuer oder Umsatzsteuer ist, das nennen wir es Konsumsteuer. Das ist eine, vielleicht auch eine logische Folge der Entkopplung von Arbeit und Einkommen ist, dass letztendlich, wenn Automatisierung die Produktion stark übernimmt, wenn wenige Menschen noch beteiligt sind drin, dann ist natürlich die Finanzierung über eine Einkommensteuer, natürlich irgendwo Grenzen gesetzt. Und auf der anderen Seite, die Menschen haben eigentlich das Bedürfnis und die Notwendigkeit zu konsumieren und darüber dann wiederum auch sich an der Gemeinschaft zu beteiligen mit ihren Steuerbeiträgen. Und das ist natürlich ein interessantes Konstrukt in gewissem Sinne hier. Jeder muss konsumieren, man kann nicht konsumieren. Und in einer arbeitsteiligen Gesellschaft kann ich eben nicht mein Gemüse mir selber mehr anbauen, weil ich habe den Boden gar nicht mehr, sonst hätten wir eine ganz andere Gesellschaftskonstruktion. Und wer eben viel Güter in Anspruch nimmt, müsste eben zahlt darüber eben auch sehr viel Konsumsteuer wieder als Rückfluss zur Gemeinschaft. Und das Brot, das ich für mich in Anspruch nehme, das teile ich quasi mit jemand anderem dann auch. Klar, das ist ein Aspekt, den ich auch berechtigt finde. Natürlich darf man eins nicht übersehen. Also wir nehmen schon mit dem ersten Atemzug haben wir den Nutzen von den Arbeiten anderer. Ne? Also das ist so ein bisschen ein Irrtum, dass man meint, nur wenn man jetzt was kauft, bekommt man etwas von jemand anderem. Dass wir überhaupt diese Lebenssituation haben, einigermaßen Luft, die noch Sauerstoff enthält, einigermaßen Straßen, die sauber sind und Trinkwasser und so weiter, all das, unser gesamtes Dasein ist Ergebnis der Arbeit von Tausenden von Menschen. Und insofern, das ist so ein Punkt, ne, das sollte man nicht übersehen. Das andere ist natürlich für mich, dass da in dieser Konsumsteuer die Problematik einer sozialen Ungerechtigkeit steckt, die man nur schwer herausbekommt, weil diejenigen Menschen, die nur über das bedingungslose Grundeinkommen verfügen, kommen nicht dran vorbei, dieses Einkommen eben für ihre Grundbedürfnisse im Wesentlichen einzusetzen. Die haben kaum die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden. Die zahlen dann faktisch 50%, wenn man jetzt mal eine Konsumsteuer von 50% ansetzt bei bedingungslosen Grundeinkommen, dann zahlen die eben 50% Steuer bei jedem Einkauf. Und die anderen, die jetzt andere Haushalte, die vielleicht nur die Hälfte ihres Einkommens für ihre wirklichen Konsumbedürfnisse brauchen, für die Bedürfnisse des täglichen Lebens brauchen, die konsumieren zwar mehr, aber relativ gesehen zu ihren Gesamteinnahmen müssen sie weniger Steuern zahlen über die Konsumsteuer. Mhm. Weil sie eben, sagen wir mal, sie konsumieren dann eben 60%, weil sie auch noch ein bisschen üppigere Konsumwünsche haben, dann konsumieren sie 60% ihres Einkommens und zahlen dann eben faktisch 30% Steuer und nicht mehr 50%. Mhm. Und das begünstigt natürlich das Anwachsen der Vermögen derer, die sowieso schon Vermögen sind. Da kann man was gegen tun. Kann man was dagegen tun. Das ist schwierig. Zum Beispiel, dass man natürlich die Konsumsteuer dann doch unterschiedlich staffelt zwischen Grundgütern und, ich nenne es jetzt mal Luxusgütern oder Dingen, die vielleicht nicht mehr zum täglichen Grundbedürfnis benötigt werden. Das ist der eine Aspekt, den ich dazu zuwenden würde. Und der andere Aspekt, das andere Argument, was ich dazu anführen würde, zu dem Thema, wie kann sich jemand leisten, wenn so viel Steuern drauf ist. Zum einen mal, also da würde ich darauf antworten, dann, dass ein Grundeinkommen eben entsprechend so in der Höhe bemessen sein sollte, dass es eben diesen Effekt berücksichtigt. Also man sollte es nicht statisch denken nach dem Motto, was habe ich heute, wie sind die Preise morgen und wie komme ich dann mit dem Geld zurecht, sondern die ganzen Kreisläufe, die Wirtschaftskreisläufe ändern sich dadurch. Möglicherweise haben wir dadurch auch eine Veränderung des Bruttoinlandsprodukts im Sinne von einer Zunahme insgesamt, was ja ein ganz positiver Nebeneffekt wäre, ein Wirtschaftswachstum über Grundeinkommen. Und so über solche Dinge sollte man in dem Zusammenhang denken. Was dadurch klar wird, ist einfach, dass es kein statisches Denken, so leicht möglich ist bei der Konsumsteuer, sondern dass es viel, viel schwieriger und komplexer ist. Naja gut, aber sag mal, eine Sache kann ich schon feststellen, dass eben die bei der Konsumsteuer die besser gestellten, die finanziell besser gestellten Schichten relativ weniger Steuern zahlen, weniger beitragen zum gemeinschaftlichen Leben. Und um das zu verändern, müsste ich dann eben auch zum Beispiel beim Kauf von Häusern, Wohnungen, Grundstücken, Aktien, Gold und so fort, müsste ich im Grunde auch überall den Konsumsteuersatz erheben. Und das würde aber natürlich zu gewaltigen Erschütterungen führen, weil wir nun mal auch weltwirtschaftlich verzahnt sind, verwoben sind. Wenn ich nur daran denke, welche Schwierigkeiten es schon macht, bei Aktienkäufen und so weiter eine Transaktionssteuer von, ich glaube, 0,01% zu erheben. Mhm. Während, sagen wir, um es gerecht zu machen, müsste man dann eben auch 50% verlangen. Ne? Also, und da sieht man dann schon, also dass ich sagen würde, Konsumsteuer, ja, sicher, eine Grundlage, eine mögliche Quelle für das bedingungslose Grundeinkommen, aber nicht die einzige, weil sonst entstehen oder werden soziale Schieflagen gefördert, die wir sowieso schon haben. Hm. Was ich noch interessant finde als Gedankenansatz ist, wir waren eine Industriegesellschaft, eine Leistungsgesellschaft, bei der letztendlich Leistung das war, das Gut, mit dem man Einkommen geschaffen hat. Und die Leistung ist besteuert worden durch Einkommensteuer. Wir sind eigentlich zunehmend inzwischen eine Konsumgesellschaft. Konsum ist eigentlich auch ein Beitrag in einer Gesellschaft. Ich muss Zeit aufwenden, um zu konsumieren. Leute, die viel verdienen, haben überhaupt keine Zeit zu konsumieren. Und von der Seite her ist natürlich die Besteuerung von Konsum in einer Konsumgesellschaft ein interessanter Gedanke der Kombination, den man vielleicht auch mal mit betrachten sollte. Das ist schon auch wirklich eine befeuernde Debatte. Und ich sage euch den nächsten Titel an von John T. Wright, Fireworks. Wir könnten natürlich stundenlang über Modelle von Steuermodellen sprechen hier in unserer Sendung, aber wir haben ja, wie gesagt, in einer Sendung immer nur verhältnismäßig wenig Sendezeit, sodass wir uns in der Vorbereitung überlegt haben, dass wir Sie mit dem Thema Finanzierung irgendwann auch wieder beglücken werden. Jetzt werden wir mal weitermachen mit der Quintessenz der Finanzierung. Ja, ich denke wirklich, dass jede Finanzierungsart oder vor allem die zwei Haupt-, die Einkommensteuerfinanzierung und die Konsumsteuerfinanzierung, wirklich ein Thema für eine komplette Sendung sein könnte. Weil wir haben viele Aspekte bei der Einkommensteuer noch gar nicht jetzt angesprochen und ins Feld bringen können, wie das zum Beispiel Freibeträge, Änderung von Freibeträgen und all diesen Dingen, die ja Grundelemente auch in der Steuerpolitik sind. Ja, Wegfall, genau. Die Veränderung. Und ja, was ich finde, die Konsumsteuer hat für mich einen gewissen Charme in der Einkommensteuer, in der Grundeinkommensfinanzierung, pardon, weil sie letztendlich auch eine ökologische Komponente hat. Wer viel konsumiert, wer viel damit Ressourcen in Anspruch nimmt für sich selbst, der trägt dann einen größeren Beitrag für die Finanzierung eines Grundeinkommens. Aber grundsätzlich mal, und das hast du ja, Jochen, schon immer wieder angesprochen, es ist nicht so zu betrachten, dass man eben mit einer Steuerart vielleicht das Ganze erschlagen sollte, weil jede Steuerart ihre Vorzüge und ja, Nachteile auch hat, ihre Einseitigkeiten. Und von der Seite her ist ein intelligenter Mix von den verschiedenen Steuerarten vielleicht das zielführendste. Ich fand es ja auch interessant, als wir uns diesem Thema annäherten, und wir werden da weiter dranbleiben, aber dass wir im Grunde so den Eindruck hatten, indem wir uns damit beschäftigen, beschäftigen wir uns eigentlich so mit den Grundbausteinen der Architektur unserer bundesrepublikanischen Gesellschaftsordnung, kann man sagen. Ne? Und wo ja viel eigentlich in der Nachkriegszeit entwickelt wurde, Stichwort soziale Marktwirtschaft, Ludwig Erhard etc. Und ich denke schon, dass wir im Grunde an einem Punkt stehen, wirtschaftsgeschichtlich, wo wir einen grundlegenden Neuanfang machen müssen, wenn wir in Gesellschaften weiterhin leben wollen, in denen es die lebenswert sind, ja, dann müssen wir dieses Grundgerüst neu justieren. Und das Schöne an dieser Erkundung war für mich, so die Ahnung zu bekommen, ja, das ist wirklich möglich, wir können das neu justieren. Und aber auch zu sehen, auf der anderen Seite, das sind gewaltige Veränderungen. Da brauchen wir schon die Zustimmung möglichst aller, also das muss breit gesellschaftlich getragen werden. Ja, also mindestens eine Zweidrittelmehrheit würde ich mir dazu wünschen, ja. Ja, also das ist nichts, was man entweder mit 6% oder mit 51-49 durchklopft in einer Legislaturperiode, sondern das ist, sagen wir mal, da ist das Bewusstsein nötig, dass wir in unserem Wirtschaftsleben wegen der enormen technischen Erfolge neu ansetzen müssen. Und ich denke, dazu wäre es hilfreich, gesellschaftliche Diskurse zu haben, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, in denen Fachleute mit Bürgern sich zusammensetzen und deren Wahrnehmungen mit aufnehmen, sodass es gemeinsam diskutiert wird und gemeinsam ausbalanciert wird, wie man das vielleicht machen könnte. Sodass es wirklich was Integrierendes ist, dass mehr dann auch Konsens dann entsteht, statt eine Überstülpung von außen oder oben. Ja, das wird keinen Sinn haben, und überzustülpen. Ich denke mal, die soziale Marktwirtschaft, so wie unsere Wirtschaftsordnung in Deutschland mal genannt worden ist, vielleicht erfüllt sie den Namen nicht mehr ganz so. Nee, klar. War ein interessantes Konzept, das letztendlich durch die Siegermächte in Deutschland etabliert worden ist, nach dem Fiasko, das davor wir hinterlassen hatten. Das ist okay. Und es ist einfach erforderlich, wenn man Wirtschaft als grundsätzlich mal als das, den Bereich des Lebens sieht, der die Produktion und Verteilung von Gütern im Feld führt, dass wir von einer sozialen Marktwirtschaft zu einer empathischen Marktwirtschaft, würde ich sagen, vielleicht uns entwickeln. Dass wir wirklich wahrnehmen, wo wird was benötigt und das auch wirklich den Menschen zukommen lassen, weil wir eine empathische Verbindung mit ihnen haben und auch wirklich wahrnehmen, Moment, da braucht ja jemand das und jenes für ein gutes, würdiges, angenehmes Leben und vielleicht erfülltes und beglücktes Leben. Ja, man kann ja fast sagen, durch die enormen technischen und damit Produktivitätsfortschritte stehen wir vor der Herausforderung, dass wir eine ähnlich intensive Denkarbeit leisten müssen, um eben unser gesellschaftliches Zusammenleben neu zu konstruieren. Und ich sehe ja mit Blick auf die Nachkriegszeit nicht nur, dass es da Siegermächte gab, klar, aber ich sehe eben auch, dass das, was da entstand in der Bundesrepublik, entstand aus der Erfahrung der Menschen, die die Hitler-Diktatur erlebt hatten und die gelernt hatten, dass es einen sozialen Ausgleich als Fundament des gesellschaftlichen Lebens geben muss. Also sonst hätte es keine soziale Marktwirtschaft gegeben, wenn nicht in allen Schichten die Erkenntnis gereift wäre, dass man so etwas wie das, was Ende der Weltwirtschaftskrise passiert ist, dass man das nicht wieder haben will, dass das gefährlich ist. Und ich denke, wir brauchen jetzt einen neuen Gesellschaftsvertrag, hat man ja auch oft gesagt, einen neuen sozialen Ausgleich, der auf anderen Grundlagen steht. Und das Aufhalten von solchen Veränderungen führt genau zu das, was wir in der Welt beobachten. Das führt dann zu Trump, das führt zu Erdogan, Orban, einer PiS-Partei in Polen. Ich könnte jetzt noch viel mehr aufzählen. Le Pen. Ja, bestimmte Arten von Dummheiten haben Konjunktur. Da muss man was gegen tun. Ja, und das kann man nicht dadurch tun, dass man politisch andere aufklärende Parolen, sondern durch wirklich beherztes, und ich betone beherztes, Aufgreifen der Themen und Herangehen. Und das Wagnis, neue Wege denken zu wollen. Und Grundeinkommen ist die Herausforderung oder ist ein Impuls, eben neue Wege zu denken. Und darin sehen wir eben auch den Weg aus dieser zunehmend für Menschen prekären Entwicklung in ihrem Leben. Genau. Die letztendlich die Grundlage ist für diesen Populismus. Ja, und darauf kommt es, denke ich, jetzt an. Und insofern ist unsere Sendung eine schöne Antwort auf das, was in den USA passiert ist, weil ich denke, es kommt darauf an, den Mut zu haben, wirklich praktisch neue Wege zu gehen, ja. Und ich denke, breiten Menschen dann auch spüren können, dass sie teilhaben am gewachsenen gesellschaftlichen Wohlstand, statt dass dieser Wohlstand für sie zum Fluch wird. Und wir werden uns sicherlich noch mit mehreren Sendungen im Laufe der Zeit mit den Konkretisierungen von Grundeinkommen beschäftigen, so wie wir es hier heute versucht haben. Und wichtig ist vor allem, dass wir hier Vertrauen hineinbringen und das Ganze mit integrativen Elementen denken. Und das Vertrauen war ja gerade konkret das Thema unserer letzten Sendung gewesen. Okay, dann dürfen Sie sich ein ganz klein wenig bei Musik ausruhen, vielleicht auf dem Sofa, Couch Potato, irgend sowas. Oder Ihrem Papier und Bleistift holen. Ja, das können Sie gerne auch machen, weil wir dann bald am Ende sind. Nikki Crawford wird den Titel Spread Your Wings spielen. Und danach haben wir Hinweise und Termine. Das bedingungslose Grundeinkommen ist effektiv ein Thema, in dem man seine Flügel weiten kann. Ich sage Ihnen jetzt mal einige Termine, die so die BGE-Initiative in München vorhat im nächsten Monat. Das ist unser Café am 3. Dezember, ein Samstag von 13 bis 15 Uhr im Sip-E-Jo, so heißt diese Lokalität in der Müllerstraße 48, schräg gegenüber vom Basic. Dann haben wir den Paradigmenwandel, der trifft sich zum letzten Mal dieses Jahr in der Nikolaistraße 17. Es wird weitergehen, aber nicht an diesem Ort. Und der letzte Tag ist der Mittwoch, der 7.12. von 19:30 bis ca. 22 Uhr. Dann haben wir noch unsere Gruppe BGE4U, das sind die Justers und die Action-Typen hier bei uns. Die treffen sich immer donnerstags und zwar nächstes Mal am 15.12. Auch von 19:30 bis um 10 am Abend im Eine-Welthaus, Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude, 2. Stock, der Raum wie immer im Aushang. Diese und vergangene Sendungen sowie weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. Ich hätte noch einen Hinweis. Ja, sehr gerne. Und zwar kommenden Samstag, 26. November 2016, zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr eine Kundgebung in Nürnberg vor dem Heimatministerium, Lorenzer Platz, gegen das unselige bayerische Integrationsgesetz. Da haben wir mal eine ganze Sendung gemacht über das Thema einer gesetzlich fixierten bayerischen Leitkultur. Und leider ist das Thema noch nicht vom Tisch. Am 8. Dezember soll dieses Gesetz sogar beschlossen werden vom Bayerischen Landtag. Deswegen die Kundgebung. Auch Bayern hat der Populismus erfasst. Ja, fürchterlich. Ja, danke, Jochen. Genau, ich habe das auch verfolgt, fand das ganz unsäglich alles. Und wir hören jetzt ein bisschen Musik. Sie hören im Hintergrund Beat Laboratory mit All or Nothing. Das können Sie sich jetzt denken, wie Sie wollen, mit dem Grundeinkommen. Ich finde es gut und passend. Sie hörten also eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf Lora München, die Redaktion heute. Jochen Walzer, Sabine Heißner und Jürgen Kreiner. Und in der Technik hat uns begleitet, wie immer, der liebe und immer daseinende Felix Jakowitz. Herzlichen Dank. Kommentare und Anregungen bitte an radio@bgemuenchen.de. Und die Wiederholung der Sendung auf Lora hören Sie am kommenden, oder können Sie hören am kommenden Mittwoch, den 30. November von 9 Uhr bis 10 Uhr auf DAB+. Genau. Ich wollte Ihnen noch eine kleine Metapher sagen für das Grundeinkommen. Es gab einen Bürgermeister in Tirana, der hat damals die Häuser bunt anmalen lassen in Tirana. Was ist daraus entstanden? Die Menschen begannen, weniger Müll in die Straßen fallen zu lassen. Sie begannen, Steuern zu zahlen, begannen, etwas zu fühlen, was sie vergessen hatten. Und Schönheit diente als Wächter. Damit möchten wir Sie hier heute Abend sehr gerne als Grundeinkommensradio verlassen. Und die nächste Sendung hören Sie am 28.12., kurz nach Weihnachten. Und jetzt hier auf Lora München, eine Sendung des Münchner Bündnisses gegen Rassismus und Krieg. Schönen Abend, tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss.